gewidmet meinen 10x-Co-Foundern Tobi und Paul. Bevor wir ins eigentliche Buch hineinstarten, wollte ich ganz kurz die Chance ergreifen, um als Autor, der diese Hörbuchversion ja auch selbst spricht, mich ganz kurz vorstellen und einerseits dir ganz kurz beschreiben, was diese Audiobuchversion anders macht als das physische oder das digitale Buch. Hier habe ich die Möglichkeit, durch meine Stimme, durch Tonalität bzw. auch durch Off-Script-Sachen dir einen tieferen Einblick in mögliche Sachen zu geben und auch hin und wieder zusätzliche Informationen dazu zu geben, welche du in anderen Buchformaten nicht so findest. Weiters heißt dies auch, dass du vielleicht bei meinem Vorlesestil nicht den reinen professionellen Vorleser vor dir hast, sondern eben jemand, der das selbst geschrieben hat und der vielleicht noch einmal den einen oder tieferen Einblick geben möchte. Ich hoffe, du schätzt also, wenn ich bei dem einen oder anderen Satz einmal lache, ein Wort vielleicht anders betone als das andere, um dir eben so noch einen persönlicheren Touch zu dem allen zu geben. Und auch wenn ich vielleicht hin und wieder meinen Innsbrucker Dialekt ein bisschen zum Vorschein bringe, wirst du es mir hoffentlich verzeihen, dass vielleicht das eine oder andere eben nicht so ausgesprochen ist, wie es vielleicht im perfekten Hochdeutsch wäre. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir eine bisschen tiefere Beziehung hier aufbauen. Sieh das Ganze auch eher so, dass ich neben dir auf der Couch sitze und wir über diese tollen Themen wie Blockchain und Dezentralisierung ein bisschen quatschen. Vielleicht bei einem guten Glas Wein oder bei einem Glas Wasser, je nachdem, was du bevorzugst. Mit dem wollte ich eine ganz kurze Einführung bzw. eine persönliche Vorstellung für dich machen und freue mich jetzt schon, tief in dieses Thema reinzustarten.